Wer sind die Exkommunizierten? Die Exkommunizierten sind jene, die wegen sehr schwerer Vergehen vom Papst oder vom Bischof mit der Exkommunikation bestraft wurden. Sie sind infolgedessen als Unwürdige getrennt vom Leib der Kirche, die sehnlichst auf ihre Bekehrung wartet. In früheren Zeiten relativ oft gegeben, die Kirche auch mal hart durchgegriffen hat, zugeschlagen hat, manchmal auch zu Unrecht, durchaus. Ist auch vorgekommen, aber nicht der Normalfall.